Raskolnikow antwortete nicht. Er saß bleich und unbeweglich auf seinem Platz und schaute die ganze Zeit mit der gleichen Spannung Porfiri ins Gesicht. »Die Lektion ist gut«, dachte er, am ganzen Körper erkaltend. »Das ist nicht mehr ein Spiel der Katze mit der Maus wie gestern. Er zeigt mir nicht umsonst seine Macht und will mir etwas in den Mund legen. Dazu ist er viel zu klug. Er verfolgt einen anderen Zweck. Aber was für einen? Ach, Unsinn, Bruder. Du willst mir nur Furcht einjagen und spielst den Schlauen. Du hast keine Beweise. Und der Mann von gestern existiert gar nicht. Du willst mich bloß verwirren, vorzeitig reizen und in diesem Zustand dann zuschlagen. Aber nein, du schlägst vorbei. Aber warum souffliert er mir die Antworten in dieser Weise? Rechnet er etwa mit meinen kranken Nerven? Nein, Bruder, das wird dir nicht gelingen, obwohl du etwas vorbereitet hast. Nun wollen wir mal sehen, was du da vorbereitet hast.« Raskolnikow nahm alle Kraft zusammen, um sich auf eine furchtbare und unbekannte Katastrophe gefasst zu machen. Zuweilen drängte es ihn geradezu, sich jetzt sofort auf Porfiri zu stürzen und ihn auf der Stelle zu erwürgen. Schon beim Betreten dieses Zimmers hatte er sich vor diesen Wutanwandlungen gefürchtet. Er fühlte, dass seine Lippen trocken waren, sein Herz in Stößen schlug, der Schaum in den Mundwinkeln klebte. Er beschloss aber trotzdem, vorläufig noch zu schweigen. Er begriff, dass das die beste Taktik war in seiner Situation, weil er dann nicht nur keine Gelegenheit hatte, sich zu versprechen, sondern umgekehrt durch sein Schweigen den Gegner reizen konnte, so dass jener vielleicht sich selbst verriet. Wenigstens hoffte er darauf. »Nein, ich sehe, Sie glauben mir nicht. Sie meinen, dass ich Ihnen nur so zur Unterhaltung harmlose Späßchen erzähle«, sagte Porfiri, der immer lustiger wurde, vor Vergnügen ununterbrochen kicherte und wieder im Zimmer umherging. »Aber Sie haben ja auch recht. Gott selbst hat mir so eine Gestalt verliehen, dass ihn anderen nur komische Gedanken erweckt. Wie un Buffon, wie ein Possenreißer. Aber ich will Ihnen nur eines sagen und wiederhole es noch einmal, dass Sie, verehrtester Rodion Romanowitsch, entschuldigen Sie mich, alten Mann, noch ein junger Mann sind, sozusagen in der ersten Jugendblüte stehen und darum schätzen Sie auch am allerhöchsten den menschlichen Verstand, wie die Jugend das immer tut. Spielerischer Scharfsinn des Verstandes und abstrakte Vernunftschlüsse, das ist es, was Sie verführt.